Erster der Geist hob mich hoch und brachte mich zum östlichen Tor des Tempels des Herrn, das nach Osten zeigte. Am Eingang des Tores waren 25 Männer, und ich sah unter ihnen die Anführer des Volkes, Jasania, den Sohn Assurs, und Pelatscha, den Sohn Benajas. Zweiter er sagte zu mir, Menschensohn, das sind die Männer, die in dieser Stadt Böses planen und schlechte Ratschläge geben. Dritter sie sagen, sind die Häuser nicht gerade erst wieder aufgebaut worden? Diese Stadt ist wie ein Topf, und wir sind das Fleisch darin. Vierter deshalb sprich eine Prophezeiung gegen sie, Menschensohn. Fünfter da kam der Geist des Herrn über mich, und er sagte zu mir, sprich, so spricht der Herr, ihr vom Haus Israel, so redet ihr, und ich weiß genau, was ihr denkt. Sechster ihr habt viele Menschen in dieser Stadt getötet und die Straßen mit den Toten gefüllt. Siebter deshalb sagt der Herr, Gott, die Menschen, die ihr in der Stadt getötet habt, sind das Fleisch und die Stadt ist der Topf. Aber euch wird man aus der Stadt wegführen. Achter ihr habt Angst vor dem Schwert und ich werde das Schwert über euch bringen, sagt der Herr, Gott. Neunter ich werde euch aus der Stadt wegführen, euch fremden Völkern ausliefern und euch bestrafen. Zehnter ihr werdet durch das Schwert sterben. Ich werde euch im Land Israel richten, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Elfter die Stadt wird euch nicht schützen und ihr werdet nicht sicher darin sein. Ich werde euch im Land Israel richten. Zwölfter dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, denn ihr habt meine Gesetze nicht befolgt und meine Regeln nicht eingehalten. Stattdessen habt ihr euch nach den Regeln der Völker gerichtet, die um euch herum leben. 13. Während ich diese Prophezeiung sprach, starb Pelatscha, der Sohn Benajas, plötzlich. Da fiel ich auf mein Gesicht, schrie laut und sagte, ach, Herr, Gott! Willst du wirklich alle Überlebenden Israels vernichten? 14. Dann sprach der Herr zu mir, 15. Menschensohn, deine Brüder, deine Verwandten und alle Israeliten, die mit dir ins Exil gegangen sind, über sie sagen die Bewohner Jerusalems, sie sind weit weg vom Herrn, uns gehört dieses Land. 16. Deshalb sprich, so spricht der Herr, Gott, ich habe sie weit weg zu anderen Völkern gebracht und sie in verschiedene Länder zerstreut. Aber ich bin ihnen ein kleines Heiligtum in den Ländern geworden, wohin sie gekommen sind. 17. Deshalb sprich, so spricht der Herr, Gott, ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern zurückholen, in die ihr zerstreut wurdet, und ich werde euch das Land Israel wiedergeben. 18. Und wenn sie dorthin kommen, werden sie alle ihre abscheulichen Götzen und Gräueltaten daraus entfernen. 19. Ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich werde das steinerne Herz aus ihrem Körper nehmen und ihnen ein Herz aus Fleisch geben. 20. Damit sie nach meinen Gesetzen leben, meine Regeln beachten und sie befolgen. Dann werden sie mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. 21. Aber ihr Herz folgte ihren abscheulichen Götzen und Gräueltaten. Deshalb werde ich sie für ihr Verhalten bestrafen, sagt der Herr, Gott. 22. Dann schlugen die Cherube mit ihren Flügeln, und die Räder bewegten sich gleichzeitig mit ihnen, während die Herrlichkeit des Gottes Israels über ihnen war. 23. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Mitte der Stadt und ließ sich auf dem Berg nieder, der östlich der Stadt liegt. 24. Der Geist hob mich hoch und brachte mich in einer Vision, durch den Geist Gottes, nach Chaldea zu den Verbannten. Danach verschwand die Vision, die ich gesehen hatte. 25. Danach erzählte ich den Verbannten alle Worte des Herrn, die er mir in der Vision gezeigt hatte.